يقول: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واختفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، طيب كونسنتريون في إن شاء الله. Wir machen inshallah weiter beim 47., wenn ich mich nicht irre, 47. Dars von dem Fajr Durus. Ist das richtig? Okay, wir sind gerade beim 10. Hadith von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Der 10. Hadith ist an Abi Hurairata radiallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. Also von Abi Huraira oder von Abu Huraira رضي الله عنه, sagte der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم, sagte: Allah Ta'ala ist gut und er nimmt nur Gutes an. Und Allah Ta'ala befahl den Gläubigen mit dem, womit er die Gesandten befohlen hat. So sagte er: O ihr Gesandten, isst oder speist von dem Guten und handelt Gutes. So den Mu'minun, Vers 51. Und er sagte: O ihr, die ihr glaubt, speist vom Guten, womit wir euch von dem Guten, womit wir euch versorgt haben. So viel Bakara, Vers 172. Dann erwähnte er, oder dann nannte er den Mann, der auf der langen Reise ist. Ja, auf der langen Reise ist. Ungelegt und staubig. Er erhebt seine Hände zum Himmel und sagt: Ja, Rab, ja, Rab. Während aber sein Essen von Haram ist und sein Trinken von Haram ist und seine Kleidung von Haram ist und er wurde von Haram oder mit Haram ernährt, so wie kann den angenommen werden oder wie kann den geantwortet werden? Überliefert bei Muslim. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagt weiter: Und die Ulama sind sich uneinig über den Hajj von denjenigen, der mit Haram Geld den Hajj gemacht hat. Ja? Und wer betet und wer in Haramkleidung betet, ist damit die Pflicht des Gebetes bzw. der Hajj von ihm gefallen, yani er hat seine Pflicht erfüllt, ja, oder muss er ja nicht wiederholen. Und darin ist von Imam Ahmad zwei Überlieferungen und diese erwähnten Ahadithe weisen darauf, dass die Tat nicht angenommen wird während des Tun des Harams. Okay, jedoch die Annahme bedeutet die Zufriedenheit mit der Tat und das Loben von denjenigen, der das getan hat, ja? Den Handelnden, ja? Und der Segen über ihm, ja? Oder das Loben von ihm bei den Malaika und so weiter. Ja? Und es kann aber auch damit gemeint werden, Der Lohn. Es kann aber auch der Lohn, dass er den Lohn bekommt. Und es kann auch damit gemeint werden, dass seine Schuld und seine Pflicht von ihm abgefallen ist. Ja, er hat seine Pflicht erfüllt. Ob er seine Pflicht erfüllt hat oder nicht. So, wenn hier gemeint ist die Annahme mit der ersten oder zweiten Bedeutung, Jani, die Zufriedenheit oder Lohn, dann hindert das nicht davon, dass die Pflicht abfällt. Jani, dann ist das kein Hindernis, dass er seine Pflicht erfüllt hat. Ob er dafür dann belohnt wird oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ja? Wie gekommen ist, dass der Diener, der von seinem Herrn wegläuft, yani der Sklave, dass sein Gebet nicht angenommen wird. Oder dass die Frau, über die ihr Mann wütend ist oder unzufrieden ist, dass ihr Gebet nicht angenommen wird. Und auch von dem, der zu einem Wahrsager geht, dass sein Gebet nicht angenommen wird. Oder derjenige, der Alkohol trinkt, dass sein Gebet 40 Tage nicht angenommen wird und so weiter. Ja? Und das Gemeinte ist, wallahu alam, die Verneinung der Annahme mit der ersten und zweiten Bedeutung, yani die Zufriedenheit mit der Tat, und die Belohnung dafür. Und das ist das, was gemeint ist, wallahu alam, von seiner Aussage, subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Surat Al-Ma'idah, Vers 27. Und deshalb war dieser Vers, und deshalb haben die Salaf sehr viel Furcht gehabt und Angst gehabt vor diesem Vers. So haben sie gefürchtet, dass sie nicht von den Gottesfürchtigen sind, von denen angenommen wird. Und Imam Ahmad wurde über die Bedeutung der Al-Muttaqin, der Gottesfürchtigen, gefragt. So sagte er, so er fürchtet oder meidet die Sachen, so fällt er nur in dem, oder so fällt er nicht in dem, was nicht für ihn erlaubt ist. Das bedeutet Gottesfürchtigkeit, dass du nicht in das fällst. Das Wort Al-Muttaqin bedeutet, dass du die Sachen meidest, so dass du nicht in das fällst, in das, was nicht für dich erlaubt ist. Und Abu Abdullah al-Nabaji, Zahid rahimahullah, sagte, fünf Eigenschaften, mit der die Tat vollkommen wird. Al-Imanu bi ma'rifatillahi azza wa jal. Der Iman an das Kennen von Allah azza wa jal. Das heißt, dass man Allah azza wa jal kennt und daran glaubt. Ja? Zweitens, das Kennen der Wahrheit. Drittens, die Aufrichtigkeit der Tat für Allah. Viertens, der Tat nach der Sunna. Und fünftens, das Speisen von Halal. Wenn eines davon verloren geht, dann wird die Tat nicht erhoben, ja nicht angenommen. Dies, weil du erkannt hast oder gesehen hast, dies, weil wenn du Allah azzawajal kennst, und die Wahrheit nicht kennst, dann nutzt das nicht. Und wenn du die Wahrheit kennst und Allah nicht kennst, dann nutzt das auch nicht. Und wenn du Allah kennst und die Wahrheit kennst und die Tat nicht aufrichtig, Ikhlas, yani für Allah gebührst, dann nutzt das nicht. Und wenn du Allah kennst und die Wahrheit kennst und die Tat aufrichtig für Allah gebührst, jedoch nicht nach der Sunna, oder jedoch ist sie nicht nach der Sunna, dann nutzt das nicht. Und wenn diese vier vollständig oder vollkommen sind und das Speisen ist nicht von Halal, dann nutzt das auch nicht. Und Wahb ibn al-Ward sagte, لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. بطنك حلال أو حرام. Das heißt, wenn du stehen wirst, würdest, يعني im Gebet, ja, die ganze Zeit so wie eine Säule, ja, يعني ohne dass du jemals mit Gebet aufhörst, ja, dann nutzt das dir nichts, bis du schaust, was in deinen Bauch reinkommt, ob es halal ist oder haram ist. Was aber das Spenden mit dem Haramgeld betrifft, so ist es nicht angenommen, wie es im Sahih Muslim ist von Ibn Umar, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Allah nimmt kein Gebet ohne Reinheit an und keine Sadaqa von Ghulul, das heißt vom Gestohlenen, ja, vom Gestohlenen, yani vom Haram. Und den Sahihain, yani Bukhari und Muslim, von Abi Huraira radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, kein Diener spendet von einem guten Lohn, yani von gutem Gewinn, ja? Und Allah azza wa jalla nimmt nur das Gute an, außer dass Ar-Rahman, Allah yani, es mit seiner Rechten annimmt. Okay? Und er erwähnt den Hadith. Und den Muslim, den Imam Ahmad von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, kein Diener gewinnt, yani verdient, ja? Geld von Haram und er gibt davon aus, ja? Kein Diener verdient Geld von Haram und er gibt davon aus, yani er spendet und es wird von ihm angenommen oder es wird ihm gesegnet, yani es wird ihm nicht gesegnet. Kein Diener tut das und es wird ihm gesegnet, yani es wird ihm nicht gesegnet. Ja? Und oder entschuldige, er gibt das aus und es wird ihm gesegnet, yani egal, wenn er Geld von Haram hat, ja? Und er gibt es aus, er macht irgendwas damit, ja? Für sich selber, dann wird das nicht gesegnet. Und er spendet es nicht, und wenn er es spendet, wird es nicht von ihm angenommen. Und wenn er es hinter seinen Rücken lässt, ja, dann ist es nur eine Steigerung oder steigert ihn nur in der Hölle oder im Feuer. Denn Allah Azza wa Jal löscht das Schlechte nicht durch das Schlechte weg. Jedoch löscht das Schlechte mit dem Guten weg, denn das Schmutzige oder das Schlechte löscht nicht das Schmutzige oder das Schlechte. Und es wird überliefert von dem Hadith von der Raj ibn Abi Hujayra, von Abi Huraira radiallahu anhu, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Haram Geld verdient und er spendet es, dann wird er keinen Lohn haben. Okay, und die Sünde ist über ihn. Okay, und Ibn Hibban überlieferte das in seinem Sahih und einige überlieferten das Mawqufan ala Abi Huraira. Yani es ist Mawquf, yani die Aussage des von Abu Huraira. Und in Marasil Qasim ibn Mara, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Geld trifft, yani bekommt, erlangt von einer Sünde und er tut damit zum Beispiel und er tut damit seine Verwandtschaft pflegen oder er spendet es oder er gibt es Fisabilillah auf, ja, dann wird das alles gesammelt und es schmeißt ihn dann und dann wird er in den Feuer von Jahannam geworfen. Und Abu Darda überlieferte genauso auch Yazid ibn Maysara. Und es wurde von Abu Darda überliefert und Yazid ibn Maysara, dass sie geurteilt haben sozusagen, dass wer Geld von Haram, von nicht halal erlangt, dass er mit dem gleichen Wert von halal spendet, ja? Entschuldige, Von Abu Darda, es wurde von Abu Darda überliefert, und Yazid und Maysara, dass sie ein Beispiel gegeben haben für denjenigen, der Geld von nicht halal erlangt und es spendet, wie derjenige, der das Geld von einem waisen Kind nimmt, ja, und tut damit eine Witwe bedecken. Ja, nee, er hat im Endeffekt nichts getan. Und Ibn Abbas wurde gefragt über denjenigen, der eine Tat tut. Ja, so, oder er ist ja nicht für eine Sache verantwortlich. So ist er ungerecht und er nimmt den Haram und dann bereut er. So macht der Hajj und befreit Sklaven und spendet von diesem Geld. Ja, mit diesem Geld, was er von Haram früher erlangt hat und dann bereut hat, tut er Hajj machen, befreit Sklaven und spendet davon. Dann sagt er, das Schmutzige oder das Schlechte böst nicht, verböst nicht oder löscht nicht das Schmutzige. Und deswegen sagt er, und das Gleiche sagt er Ibn Mas'ud auch, ja, das Schmutzige löscht nicht das Schmutzige, jedoch das Gute löscht das Schmutzige oder das Schlechte. Und Al-Hassan sagte, oh du Spender, für den Armen, mit dem du barmherzig bist, ja, sei barmherzig mit denjenigen, ja, über den du ungerecht warst. Und wisse, dass das Spenden mit dem Haram-Geld in zwei Aspekten fallen kann. Erstens, dass der Betrüger oder der, yani der Dieb und dergleichen spenden von sich selber. Yani er spendet das Geld für sich selber. Ja? So ist derjenige, der gemeint ist mit diesem Hadith, das von ihm nicht angenommen wird, mit der Bedeutung, dass er keine Belohnung bekommt, sondern bekommt eine Sünde, weil er in das Geld von jemand anderem ohne seine Erlaubnis handelt. Er tut damit irgendwas machen, ohne seine Erlaubnis. Okay? Und der Besitzer des Geldes bekommt keinen Lohn dafür, für die Spende, weil er diese Spende ja nicht beabsichtigt und nicht bezweckt hat. Und das sagten eine Gruppe von den Gelehrten, davon Ibn Aqil, von unseren Gefährten, yani von den Hanabila und den Kitab Abdurrazzaq, von der Überlieferung von Zayd ibn Akhnas al-Khuzai, dass er Sa'id ibn Musayyib fragte, er sagte, ich fand etwas, yani er fand etwas auf der Straße, ja, soll ich sie spenden? Ja, er sagt, du wirst, weder du noch der Besitzer davon werden dafür belohnt. Und vielleicht meint er, oder ist das, was er meint, dass wenn er sie, ja, spendet, bevor er schaut, wem sie gehört, ja, dass es nicht angenommen wird. Und wenn der Herrscher oder einige seiner Vertreter von des Haus des Geldes, ja, von der Staatskasse, ja, Geld nehmen, den er verdient, ja, den ihm gebührt, und er spendet davon, oder er befreit davon Sklaven, oder er baut damit eine Moschee und so weiter, von dem, was den Menschen nutzt, ja? So ist das, was von Ibn Omar zitiert wird, dass er wie der Dieb ist, wenn er mit seinem gestohlenen Geld, ja, spendet. Ebenso wurde zu Abdullah ibn Amr, der Emir von Basra, gesagt, und die Menschen hatten sich bei ihm gesammelt, als er im Sterben lag, während sie ihm lobten, wegen seiner Frömmigkeit und seiner Güte. Und Ibn Omar war schweigsam. So wurde er aufgefordert, dass er spricht. So überlieferte er den Hadith, Allah nimmt keine Spende an vom Diebstahl. Ja? Und dann sagt er zu ihm, und du warst, yani der Statthalter über Al-Basra. Okay. Und Asad ibn Musa sagte in Kitab al-Wara, den Hadith von Al-Fudayl ibn Ayyad, von Mansur, von Tamim ibn Maslama, dass er sagte, Ibn Amr sagte zu Abdullah ibn Umar, Siehst du, diese Wege, die wir erleichtern, um diese Brunnen, die wir bauen, bekommen wir dafür eine Belohnung? Dann sagte Ibn Umar dafür, hast du nicht gewusst, dass ein Schmutz, das Schmutziges, kein nichts Schmutziges, niemals Schmutziges löscht? Yani, weil das Geld nicht ihnen gehört hat. Abdurrahman ibn Ziyad erzählte uns von Abi Malih oder Mulaych von Maimun ibn Mahran, dass er sagte, Ibn Umar sagte zu Ibn Amir und er fragte ihn über die Befreiung, yani von Sklaven. Er sagte, Mithluka mithlu rajulin saraqa mithluka mithlu rajulin saraqa ibla haj thumma jahada biha fi sabilillah fanzur hal yuqbal fanzur hal yuqbalu min. Er sagte, wo Ibn Amir ihn fragte über die Befreiung von Sklaven, yani ob er dafür belohnt wird oder nicht, er sagte, ein Beispiel für dich ist wie ein Mann, der die Reittiere eines der ein Hajj ist, stellt und dann tut er damit Jihad fi sabilillah machen. So schau, wird von ihm angenommen oder nicht? Und es war eine Gruppe von den Leuten, der Verhärtung in Al-Wara. Al-Wara, yani, dass man yani, auf das Zweifelhafte verzichtet. Das nennt man in Arabisch Wara. Ja? Die waren sehr hart darin, wie Tawus und Hib ibn al-Ward. Ja? Sie hatten das gemeidet, etwas zu nutzen, was solche Könige yani gemacht haben. Irgendwas, was allgemein für die allgemeinen Nutzen ist, haben sie das nicht verwendet, was diese Könige gemacht haben. Was Imam Ahmad aber betrifft, so hat diese Leute waren sehr hart in das Zurückhalten, ja, von alles, was zweifelhaft ist. Was aber Imam Ahmad betrifft, so hat er die Erleichterung gegeben, ja, in dem, was diese Könige machen für die allgemeine Nutzung, wie Masajid, also Moscheen und Fabriken und so weiter. So, denn darüber wird von dem Geld des Vieh oder Vieh ist ähnlich wie Ranima, ausgegeben. Außer, wenn man sich sicher ist, dass sie diese Sachen oder Sachen davon gemacht haben oder gebaut haben mit Geld, mit Haram-Geld, wie Bußgelder und Strafen und Steuern und Diebstahl und so weiter. So, da meidet man das zu nutzen, wenn man weiß, dass es von Haram-Gelder getan wurde. Und vielleicht hat Ibn Umar nur von ihnen kritisiert, dass sie die Gelder des Haus des Geldes an der Staatskasse für sich selber genommen haben. Und ihre Behauptung, dass sie das nur, dass sie das nur, dass sie da ja damit für die allgemeinen Wohl getan haben. Und dass sie, entschuldige, und ihre Behauptung, dass das, was sie damit dann gemacht haben, mit das Geld, was sie aus Haram genommen haben, was sie dann damit gemacht haben, dass es eine Spende ist, eine Sadaqa ist. So ist das ähnlich wie das gestohlene Geld, was ja eine geraubte Geld. Ja? Und das gleiche oder ähnlich wie dies versteht man, ja? Oder ähnlich wie dies versteht man, die Kritisierung von den Gelehrten über die Könige, als sie Moscheen gebaut haben. Abul Faraj ibn al-Jawzi sagte, ich sah von den früheren, jene von den Salaf, der wurde gefragt, oder ich sah einer von den früheren, er wurde gefragt über denjenigen, der Halal und Haram Geld verdient hat von den Herrschern und Anführern. Und dann baute damit, yani, allgemeinen Sachen wie Moscheen und so weiter. ob er dafür eine Belohnung ist. So hat er damit die Fatwa oder dafür die Fatwa gegeben, dass das, was das Herz des Spenders zu guten macht, Entschuldige. So hat er eine Fatwa gemacht oder die Fatwa gegeben mit das, was das Herz des Spenders zufrieden macht und dass er, das stoppt und dass er das stoppen kann, was er nicht besitzt. Weil er das nicht kennt oder weil er die bestimmten Personen, die gestohlen wurden, die bestohlen wurden, ja, von denen das Geld genommen wurden, nicht mal, dass man sie nicht bestimmt kennt, ja, die bestimmten Personen, damit man ihnen das zurückgibt. Dann sagte Ibn al-Jawzi, ich sagte, wie merkwürdig sind diejenigen, die sich für die Fatwa vordrängen, die die Grundsätze der Scharia nicht kennen. Man muss über den Schoßstand des Spenders zuerst anschauen. Wenn er ein Herrscher ist, so ist das, was von Baitul Mal, yani von der Staatskasse, rauskommt. Da kennt man, da weiß man, wo man das ausgeben darf, das Geld der Staatskasse. So, wie kann man dann diejenigen, die es verdienen, daran hindern? Und dieses Geld in das, was keinen Nutzen hat, einsetzt, von zum Beispiel Bauen einer Schule und so weiter. Auch wenn von den Anführern und Vertretern der Herrscher, und wenn er von den Anführern und Vertretern der Herrscher ist, dann muss das Geld zu der Staatskasse zurückgeführt werden. Und wenn es haram oder gestohlen ist, dann ist alles, was er damit gemacht hat, haram. Und die Pflicht ist, dass man das zurückgibt zu demjenigen, von dem das genommen wurde, oder zu seinen Erben. Wenn man dann ihn nicht kennt, dann führt man das zu der Staatskasse zurück. Dann wird das in den Interessen oder in der Spende ausgegeben. Und derjenige, der das genommen hat, hat nichts verdient daran, außer Sünde. Ende des Zitats. Und seine Worte waren über die Herrscher, in seiner Zeit, die zum Beispiel Leute gehindert haben oder verboten haben oder nicht gegeben haben, die das Geld verdient haben, das Staatsgeld, wie das Geld der Ghanima oder Fei. Die haben ihnen ihre Rechte nicht gegeben, weil es ist ja bekannt, dass das Geld von Ghanima oder von Fei an die Muslime auch geteilt werden oder an bestimmte Leute, vor allem von den Mujahideen, je nach bestimmte Teilung, die in der Scharia festgelegt ist, dass dieses Geld dann auf die Muslime geteilt wird. Und in seiner Zeit, in der Zeit von Abul Faraj ibn al-Jawzi, haben die Herrscher bestimmte Leute ihre Rechte nicht gegeben von das Geld des Fei. Und sie haben dieses Geld für sich selber ausgegeben. Und sie haben das so, yani mit dem Geld umgegangen, als würden sie dieses Geld besitzen, indem sie zum Beispiel Sachen gebaut haben, was sie dann für sich selber ja nicht bezogen haben und behauptet haben, das haben sie gemacht, obwohl das von dem Staatsgeld ist, von Schulen und diese Sachen, diese Ständer, wo man die Reittiere gebunden hat und so weiter. Von das, was man nicht benötigt. Okay? Oder sie geben das spezielle Leute aus und ja, schließen andere Leute aus. Wenn ein gerechter Herrscher, der den Menschen ihre Rechte gibt, von den Fake, ja, und dann baut er ihnen, was sie benötigen, von Moscheen oder Schulen und so weiter, ja, dann ist das erlaubt. Und wenn es von manchen ist, der das Geld, oder wenn manche Leute, die das Geld für sich selber nehmen, von der Staatskasse, ja, und dann nimmt er von, und dann baut er von dem Geld, womit er genommen hat, ja, irgendein Bauwerk, das benötigt wird, ja, dann ist, wo es erlaubt ist, dass dieses Bauwerk von der Staatskasse gebaut wird, jedoch er bezieht das für sich selber, ja, ein Herrscher oder irgendwer nimmt das Geld von der Staatskasse, ja, für sich selber und dann baut er mit diesem Geld irgendwas, ja, was benötigt wird von den Menschen. Ja, und dann bezieht er, ja, und behauptet das für sich selber, dass er das gemacht hat. Ja, dann ist das die Meinung, dann ist das die Uneinigkeit. Ja. Ob er ja ne, ob das ja ne seine Schuld befreit oder nicht. Das heißt, das ist dann die Uneinigkeit unter den Gelehrten über den, oder das kann von der Uneinigkeit ausgeschlossen werden über den Dieb oder jemand, der etwas ja ne ungerecht nimmt, ja, wenn er das Geld von demjenigen, von dem das gestohlen wurde, als Spende und Geschenk, ja, das fällt unter der Meinungsverschiedenheit, ob derjenige, der ungerecht Geld nimmt, wenn er dieses Geld zu demjenigen, von dem das gestohlen oder auf ungerechte Weise zurückgenommen wurde, wenn er ihnen oder ihnen das Geld zurückgibt als Spende oder als Geschenk. Ja, ich nehme jetzt von dir, ja, 50 Euro und dann gebe ich dir das zurück, ungerechterweise natürlich, und dann gebe ich dir das zurück als Geschenk oder als Spende. Ob er von seiner Schuld damit befreit wird oder nicht. Okay? Und all das, wenn er, ja, dieses Beispiel, was wir vorhin gegeben haben, über diejenigen, die Herrscher, ja, die von der Staatskasse Geld nehmen und dann bauen sie damit etwas, was benötigt wird, und dann beziehen sie das für sich, das ist genau das Gleiche wie jemand, der Geld ungerechterweise nimmt, ja, gerne stellt und dann gibt er das denjenigen, dem das gehört, zurück als Spende oder als Geschenk. Ob er damit von seiner Schuld befreit wird oder nicht, das ist die Meinungsverschiedenheit. Okay? Und all dies, wenn er nur das Benötigte baut, ohne Übertreibung oder ja nicht Schmücken und so weiter, ja nicht, wo Angeberei. Und auch Omar ibn Abdulaziz hatte befohlen, dass die Moschee von Al-Basra von der Staatskasse zu renovieren. Und er verbot ihnen, dass sie, ja, mehr tun als das, was schon beschädigt ist. Und sagte, ich habe für das Bauen, yani das mehr Bauen oder dass ich mehr tue, in Allahs Geld keinen Recht gefunden. Und es wurde von ihm überliefert, dass er sagte, die Muslime haben keine Bedürftigkeit, ja, an dem, was das Haus ihres Geldes beschädigt. Okay? Wir bleiben inshallah hier dabei stehen. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair.